Schweinen in der Luft, hör auf, dein Übler kommt auf Duft. Gibt es schon, was gleich passiert, jetzt wird schon wie die Erde vibriert auf. Wir fliegen durch die Dunkelheit, ist keiner da, der euch jetzt befreit. Für den Schweiß am Körper kleben, unter mir die Erde beben auf. Vampirflug durch das Dämmerlicht. Vampirflug, dreh dich mit um, wir beißen dich. Vampirflug, durch den Mondenschein, bald werdet ihr Vampire sein. Ich lächle schon nach jungem Blut. Mädchenblut, das ist besonders gut. Du zurst du jetzt auf Menschenleiber. Spritzen gut, drei schöne Weiber. Ein Gemetzel hier und da. Passt so schön, wie es früher schon mal war. Vampirflug durch das Dämmerlicht. Vampirflug, dreh dich mit um, wir beißen dich. Vampirflug, durch den Mondenschein, bald werdet ihr Vampire sein. Ein Schlachtfeld hinterlassen wir, bin gesättigt wie ein Tier. Nächste Nacht beginnt das Spiel von vorn.